herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Familie Leben, der Podcast für mehr Liebe, Gelassenheit und Klarheit in deinem Familienalltag. Mein Name ist Anne Brandt und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser allerersten Episode, in der ich dir zunächst verraten möchte, warum ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe, mich dir dann kurz vorstellen möchte, um dir dann noch eine kleine Vorschau zu geben auf das, was dich in diesem Podcast erwartet. Ja, als ich beschlossen habe, einen Podcast zu machen, waren meine vorangegangenen Gedanken diese. Ich liebe Podcasts und höre sie gerne beim Joggen im Park, auf Reisen, beim Abwaschen. Ja, ich wasche wieder von Hand ab, trotz einer vierköpfigen Familie. Warum, erzähle ich gleich. Und ich höre Podcasts beim Wäscheaufhängen und Zusammenlegen. Aber was ich in diesem Podcast-Dschungel mit all diesen super tollen Produktionen noch vermisste, war etwas, speziell für Eltern, das nicht nur auf Kindererziehung fokussiert. Und beim Planen des Podcasts dachte ich somit an Eltern, die mehr wollen. Mehr Gelassenheit und Klarheit im Familienalltag, eine innige Beziehung zu ihrem Partner und ihren Kindern, mehr Lust in ihrer Paarbeziehung oder die trotz Trennung eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Ex-Partner leben wollen. Meine Vision hinter diesem Podcast ist es, Mütter und Väter wie dich zu erfüllten Beziehungen zu inspirieren, wobei ich hier vor allem die Beziehungen zu deinem Partner und deinen Kindern in den Mittelpunkt stellen möchte. Und übrigens auch die Beziehung zu dir selbst, denn auch wenn wir Eltern sind und eingespannt in unseren Familienalltag, sind wir doch so viel mehr als nur Mutter oder Vater. Viele Eltern verlieren sich jedoch selbst aus den Augen bei dem Versuch, ein möglichst gut funktionierendes Familienleben zu arrangieren. Insgesamt denke ich, dass von der Qualität unserer engsten Beziehungen und eben auch von der Beziehung zu uns selbst so unglaublich viel in unserem Leben abhängt. Unsere Gesundheit, unsere Fitness, unsere Ausstrahlung, unsere Lebensenergie, ja quasi unser Lebensglück. Und der Dreiklang, der für mich wesentlich ist und praktisch das immer wiederkehrende Mantra meiner Arbeit darstellt, ist: Du stehst in deinem Leben im Mittelpunkt. Du solltest in deinem Leben im Mittelpunkt stehen. Und damit möchte ich hier nicht für ein egomanisches Weltbild plädieren, ganz bestimmt nicht. Es ist nur halt einfach so, dass du nur eine gute Mutter oder ein guter Vater sein kannst, wenn du zuallererst bei dir bist und für dich und deine Bedürfnisse sorgst. Gleich an zweiter Stelle sollte deine tägliche Aufmerksamkeit übrigens deinem Partner gelten, wenn du in einer festen Beziehung lebst. Weil die Paarbeziehung einfach das Fundament für ein gelingendes Familienleben bildet. Und erst an dritter Stelle steht dann das Familienleben mit deinen Kindern. Versteh mich bitte auch hier nicht falsch, also deine Kinder sollten in deinem Leben natürlich keine untergeordnete Rolle spielen. So paradox es zunächst klingen mag, genau das Gegenteil ist der Fall. Wie ich es eben schon sagte, denn erst wenn es dir als Mutter oder Vater gut geht, wenn ihr eure Elternbeziehung konstruktiv gestaltet, wenn ihr zusammen als Team agiert, egal ob ihr nun zusammenlebt oder nicht, dann ist das das größte Geschenk, das ihr euren Kindern machen könnt. Und es ist dabei wichtig zu verstehen und für viele Eltern nicht leicht zu akzeptieren, dass wir als Eltern nur Vorbild sein können in der Gestaltung unseres Lebens und der Gestaltung unserer Beziehungen. Wir können unsere Kinder zu einem individuellen Lebensstil inspirieren, ihnen Möglichkeiten, Kommunikationsformen und Chancen offenbaren. Ihre Erfahrungen müssen sie jedoch, so wie wir alle, alleine machen. Ich möchte mich hier nicht als Mutter bzw. Elternideal glorifizieren, denn das bin ich ganz bestimmt nicht, schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Und dies hier soll kein Erziehungsratgeber-Podcast sein. Ihr werdet hier also keine klassischen Tipps von mir erhalten, wie ihr eure Kinder oder euren Partner zu erziehen habt. Oh Gott, bloß nicht den Partner erziehen wollen. Aber den meisten modernen Eltern mangelt es, glaube ich, auch nicht an gut gemeinten Ratschlägen zur Kindererziehung. Wenn man bedenkt, welche Fülle an Ratgeberliteratur auf diesem Gebiet existiert, mit tausend Tricks, Tipps und Kniffen. Aber was halt oftmals fehlt, ist der Blick auf dich als Mutter oder Vater und vor allem der Blick dahinter. Ja, sowie ein Blick auf die Familie als System, als ein dynamisches System. Und damit meine ich einen weiteren Blick als der, dass das Kind irgendwie gerade problematisch ist und dafür muss jetzt ganz schnell eine Lösung her. Denn solche schnellen Lösungen sind dann meistens ohne wirkliche konkrete Wirkung und nur von kurzer Dauer. Familiäre Situationen sind einfach viel zu komplex und brauchen jeweils sehr individuelle Lösungen. Ich möchte euch mit diesem Podcast darin unterstützen, eure eigenen Antworten in problematischen Situationen zu finden. Und ich möchte dich hier ermutigen, auf deine Intuition zu vertrauen, dich bestärken in dem, was schon an positiver Energie in dir ist, auch die Fragen und Unsicherheiten anzuerkennen, die ein Leben mit Kindern und in einer Familie ganz einfach mit sich bringt. Und das ist auch einfach Teil deines ganz eigenen Lernprozesses, der dazugehört. Niemand wird als perfekter Vater oder als perfekte Mutter geboren und wir werden es wohl auch niemals sein. Aber wir können lernen, mehr bei uns zu sein und unseren Beziehungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn wenn du bei dir bist, kannst du auch leichter aus der Metaperspektive nachfühlen, was im Jetzt ist, was die Situation ist und mit dir macht. Leider sind wir heute aber oftmals so abgelenkt, zum Beispiel durch unsere Smartphones, und so zerstreut und diffus in unserem Handeln und so streng mit uns selbst und mit anderen, vor allem mit unseren Liebsten, dass wir wirklich Wichtiges in der momentanen Situation übersehen. Zum Beispiel fehlt uns dann der ungetrübte, klare Blick für das Wesen unseres Partners oder unseres Kindes. Er ist dann quasi überlagert mit unserem eigenen Gefühlswirrwarr, unserem eigenen momentanen Weltbild. Und diese fehlende Aufmerksamkeit in unseren Beziehungen ist jedoch der größte Provokant im Familienleben und Auslöser Nummer 1 in Konfliktsituationen. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, woher ich mein Know-how für diesen Podcast nehme. Also zunächst schöpfe ich dabei aus meinen eigenen, sehr abwechslungsreichen Erfahrungen rund ums Familienleben mit zwei Kindern. Darüber hinaus habe ich aber auch Bildungswissenschaften, Kunstpädagogik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich persönlich mag die Bezeichnung Pädagogin gar nicht, da sie für mich, wie wahrscheinlich für viele Menschen, mit solchen Begriffen wie Erziehen und Unterweisen verbunden ist. Und zudem konzentriert sie sich geschichtlich vor allem auf den kindlichen Lernprozess. Ich denke, in Deutschland existiert noch kein passender, wirklich fescher Begriff für Pädagogen, die Erwachsenen in ihren Lernprozessen unterstützen. Vielleicht trifft es die Bezeichnung professionelle Lebensbegleitung vom Prinzip her noch am ehesten, die vor einigen Jahren von einem bekannten Erziehungswissenschaftler eingeführt wurde. Aber stell dir mal vor, ich würde mich bei dir als professionelle Lebensbegleitung vorstellen. Das hat ja fast dieselbe Dimension wie der Begriff Lebenspartner. Und so bezeichne ich mich als Beraterin, Coach und Prozessbegleiterin, da ich Eltern vor allem in Veränderungsprozessen zur Seite stehe, zum Beispiel nach der Geburt des ersten Kindes, bei Kinderwunsch, während Beziehungstransformationen, Trennungen oder schlicht in ihrem Bedürfnis nach Selbstentfaltung. Seit 2013 arbeite ich selbstständig als aufsuchender Paar- und Familiencoach und mit Beginn diesen Jahres habe ich in diesem Bereich mein Online-Business gestartet, das du übrigens unter www.familie-leben-coaching.de findest. Und so berate und coache ich Eltern momentan vor allem online. Mein Online-Business hat sich übrigens dem schönen Umstand zu verdanken, dass ich seit Ende des letzten Jahres mit meiner Familie in Ecuador lebe, also im wunderschönen Südamerika. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich wieder mit den Händen das Geschirr abspüle, denn eine Spülmaschine ist hier nicht unbedingt der Standard. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Zumindest, wenn ich dabei Podcasts hören kann oder das Spülmittel gut nach Orangenblüte duftet. Und ich finde, es hat auch etwas sehr Meditatives. Oder es kann auch verbunden sein mit einer Plauderei im kleinen Familienkreis, wenn der andere das Geschirr abtrocknet. gemeinsam das Essen zuzubereiten, das Geschirr danach abzuwaschen und wieder in den Schrank zurückzustellen. Das sind ja so essentielle Dinge gewesen in den letzten 1000 Jahren. Und heute? Heute ist es doch meistens so, dass einer allein die Spülmaschine ausräumt. Und das wohl meistens eher ungern. Ja, das war aber nur ein kleiner gedanklicher Einschub. Jedenfalls wollte ich hier in Ecuador einfach nicht darauf verzichten, weiterhin mit Eltern in Umbruchphasen und in Konfliktsituationen zu arbeiten. Und für meinen Ansatz des Dreiklangs, du erinnerst dich, sowie den systemischen Blick zu werben, den ich euch soeben vorgestellt habe. Und so möchte ich in diesem Podcast sehr gerne meine Gedanken, Einsichten und Tools mit dir teilen, die sich in meiner Praxis als Paar- und Familiencoach als ziemlich bewährt erwiesen haben für eine Harmonisierung des Familienlebens und von geplagten Elternseelen. Die Themen des Podcasts habe ich mir schon so ein bisschen überlegt und sie werden wahrscheinlich in Länge und Funktion sehr variieren. Du wirst hier sowohl kleine Inputs für einen gelasseneren Umgang mit deinen Kids finden, wie auch Tipps für eure Paarkommunikation, sehr, sehr wichtig, oder auch hilfreiche Entspannungsübungen für dich. Ich hoffe jedenfalls, du findest in diesem Podcast viele, viele Inspirationen, Ermutigungen und Bereicherungen für dich und dein Familienleben. So, das soll's fürs Erste gewesen sein. Vielleicht nimmst du ja auch aus dieser ersten Folge schon etwas für dich mit in den Tag. Das würde mich sehr freuen. Ebenso würde es mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine schöne Zeit.